Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte das Getreideverarbeitungswerk Pyongyang, das im Einklang mit der Forderung des Zeitalters der Wissensökonomie und dem Antlitz der sozialistischen zivilisierten Nation hervorragend rekonstruiert wurde. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas. Er trat zuerst ins Erziehungskabinett für revolutionäre Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett ein, die neu ausgestaltet wurden. Er betrachtete aufmerksam die Materialien über die ruhmreiche Entwicklung des Werkes und bemerkte dabei, dank der weisen Führung und der großen Aufmerksamkeit von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sei das Werk in eine große Lebensmittelverarbeitungsbasis verwandelt worden. Man solle die Herde Volksliebe von ihnen, die sich ihr ganzes Leben lang für die Verbesserung des Volkslebens eingesetzt hätten, niemals vergessen. Kim Jong-un erinnerte sich vor Rührung an den Tag, an dem er mit dem Feldherrn Kim Jong-il im Werk war und sagte, das Erziehungskabinett für revolutionäre Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett seien herrlich ausgestaltet worden, damit sie die Fürsorgen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die große Aufmerksamkeit auf die Produktion von Süßwaren für die Bevölkerung gerichtet und diese große Liebe erwiesen hätten, für alle Zeiten überliefern könnten. Im Erziehungskabinett für revolutionäre Tätigkeiten der Staatsführer Koreas im Getreideverarbeitungswerk Pyongyang kenne man viel über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um das Volk und die Lebensmittelindustriepolitik der Partei der Arbeit Koreas erfahren. Viele historische Materialien in diesem Kabinett gelten als ein ermutigendes Banner, das die Entwicklung der Lebensmittelindustrie im neuen Jahrhundert forciere und die Arbeiter des Werkes zur Produktionssteigerung kräftig aufrüttle. Mit Hilfe dieses Kabinetts solle man die Erziehungsarbeit richtig durchführen und dafür sorgen, dass die Funktionäre und Arbeiter des Werkes mit hohen Produktionserfolgen den lebenslangen Wunsch von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in die Tat umsetzten. Kim Jong-un begab sich an mehrere Orte des Werkes und informierte sich dabei ausführlich über die Modernisierung und die Produktion im Werk. Bei der Modernisierung des Getreideverarbeitungswerkes Pyongyang, so Kim Jong-un, sei die Parteipolitik dafür, mittels Mais, der in Korea viel gezüchtet werde, als Rohstoff die Zuckerfrage zu lösen, konsequent durchgesetzt worden, was ihm sehr gefalle. Er fuhr fort, es sind moderne Produktionsprozesse geschaffen worden, die durch Maisverarbeitung nach industrieller Methode verschiedene Zuckerarten herstellen. Dadurch kann man die Selbstständigkeit der Lebensmittelindustrie weiter verstärken. Alle Produktionsprozesse wie die Prozesse für Maisverarbeitung, Melasseproduktion, Maiszuckerproduktion, Keksproduktion und Bonbonsproduktion sind auf einem hohen Niveau automatisch, steril und stofffrei gemacht und mit Fließstraßen ausgestattet worden. Außerdem ist ein strenges Qualitätskontrollsystem geschaffen worden, das ermöglicht es, bei maximaler Sparung von Arbeitskräften die Produktivität rapid zu erhöhen und die hygienische Sicherheit der Waren konsequent zu gewährleisten. Es gibt auch einen Prozess, der mit Lebenproduktion bei der Maisverarbeitung Öl, Viehfutter und weitere herstellt. So kann man den größten Gewinn bei der Geschäftsführung erzielen. Das Werk produziert verschiedene Lebensmittel, die die diätetischen und hygienischen Forderungen befriedigen. Sie sehen herrlich aus. Sowohl die Warendesigns als auch die Verpackungen sind ausgezeichnet. Der größte Erfolg bei der Modernisierung des Getreideverarbeitungswerkes Pyongyang ist es, dass über 95% der Maschinen und Anlagen des Werkes einheimisch sind. Alle Produktionsprozesse, angefangen vom Einwurf der Rohstoffe bis zur Warenverpackung, sind mit einheimischen Hightech-Maschinen und Anlagen ausgestattet. Alle sehen hervorragend aus. Bei der Durchsetzung des Parteikurses auf die Einführung von einheimischen Maschinen und Anlagen steht heute der Lebensmittelindustriezweig an der Spitze. Das moderne Getreideverarbeitungswerk Pyongyang kann die qualitätsgerechten Süßwaren für die Bevölkerung in größeren Mengen produzieren. Nun soll man richtige Maßnahmen zur Beschaffung von Rohstoffen treffen und die Produktion des Werkes normalisieren. So ergriff Kim Jong-un wohltätige Maßnahmen dazu. Weiter unterstrich er, die Modernisierung des Getreideverarbeitungswerkes Pyongyang sei ganz schwierig gewesen, aber man habe das Feuer der ideologischen Revolution angezündet, damit die Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter ihrer eigenen Kraft und Technik getraut und sich tapfer erhoben hätten. Dadurch hätten auch die Flammen der technischen und der kulturellen Revolution heftig gelodert. Im Kampf für die Modernisierung, die die Partei wünsche, seien die drei Revolutionen, die ideologische, die technische und die kulturelle, kräftig vorangetrieben worden. Das Getreideverarbeitungswerk Pyongyang sei wirklich herrlich rekonstruiert worden. Man könne sich nicht mehr an sein altes Aussehen erinnern. Es habe ein völlig neues Aussehen angenommen. Alles gefalle ihm sehr. Er sei sehr zufrieden. Nun könne man sich einer neuen Sache rühmen, so sagte er mit einem Lächeln. Kim Jong-un sprach erfreut, im ganzen Land wie ein heißer Wind der Modernisierung auf eigene Art und Weise, bei der großes Gewicht auf die Einführung der einheimischen Maschinen und Anlagen gelegt werde. Da sei das Getreideverarbeitungswerk Pyongyang in ein liebenswertes Werk umgewandelt worden. Dieses Werk, das das Banner der Selbstständigkeit hochhalte, gelte als ein Muster im großen Kampf für die Schaffung mit eigener Kraft sowie als ein Lehrbuch, das es erkläre, wie man die Fabriken und Werke modernisieren solle. Man solle das Getreideverarbeitungswerk Pyongyang breit vorstellen, damit sich das ganze Land über seine Modernisierung informiere. Die Funktionäre der zentralen und regionalen Ebene sollten dieses Werk besichtigen und sich an diesem ein Beispiel nehmen. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter des Werkes das Vorhaben der Partei dazu, baldigst der Bevölkerung ein wohlhabendes Leben zu gewährleisten, tief beherzigen und die köstlichen und nährstoffreichen Lebensmittel in größeren Mengen produzieren werden und ließ es mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.